Morning! Guten Morgen! I will explain it to you better. Ich will es dir besser erklären. Like I promised yesterday. Wie ich gestern versprochen habe. So, listen, it's really, really, actually, the devil is very clever, but it's very sad too. Hör zu, der Teufel ist wirklich sehr klug, was auch sehr traurig ist. The Bible calls him very clever. Die Bibel nennt ihn sehr klug. So, here's what the devil does. Hier ist, was der Teufel tut. So, look what the devil does. Schau, was der Teufel tut. He distorts the image of the nature of God. Er zerstört das Bild vom Wesen Gottes. He's trying to convince us that God is not as good as he really actually is. Er versucht uns zu überzeugen, dass Gott nicht so gut ist, wie er wirklich ist. Then our hearts begin to believe these lies. Und dass unsere Herzen anfangen, diese Lügen zu glauben. Since it's a law of the universe that you will always have what your heart believes. Und da es ein Gesetz des Universums ist, dass du immer das hast, was du glaubst. It has actually nothing to do with God. Es hat tatsächlich nichts mit Gott zu tun. It's just a law that's written into the universe. Es ist ein Gesetz, das in das Universum geschrieben ist. If you believe it in your heart, it's gonna happen. Wenn du es in deinem Herzen glaubst, wird es geschehen. So now, I believe that God is not only and always perfectly good, and there's times where he's gonna let bad things happen to me. So, nun glaube ich, dass Gott nicht immer nur gut, perfekt gut ist und dass es Zeiten gibt, in denen er zulässt, dass mir schlechte Dinge passieren. Because of the power of my own heart beliefs, these bad things now happen to me. Wegen der Macht meines eigenen Herzensglaubens passieren mir nun diese schlechten Dinge. The moment these bad things happen to me, I now have a proof that what I believed was true. In dem Moment, in dem mir diese schlechten Dinge passieren, habe ich nun einen Beweis, dass dies, was ich glaube, richtig ist. See, I knew it. Schau, ich wusste es. I knew that. Ich wusste das. Listen to me, a lot of people have boasted themselves in being prophetic, when in reality they created that garbage. Hör mir zu, viele Menschen haben sich selbst gerühmt und gesagt, dass sie prophetisch sind, wenn in Wirklichkeit sie selber diesen Müll kreierten. And I have people who believed the negative things, the negative happened, they were so proud that they were so prophetic. Ich habe Menschen, die an die negativen Dinge glauben, an das Negative, das passiert, und sie sind so stolz, dass sie so prophetisch waren. You know, I told him, you are not prophetic, you created your own mess. Ich sagte ihnen, du bist nicht prophetisch, du hast dein eigenes Durcheinander kreiert. You didn't know what would happen, it happened what you believed it would happen. Du wusstest nicht, was geschehen wird, es geschah, was du glaubtest, was geschehen würde. Think about it. Denk darüber nach. What happens when people go to fortune tellers? Was passiert, wenn Menschen zu Wahrsagern gehen? The fortune teller does not know what's going to happen in your future, of course not. Der Wahrsager weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird, natürlich nicht. There are Christians who actually believe it, that these are working, people working with demons and demons know the future. What the heck? Es gibt Christen, die tatsächlich glauben, dass diese Leute mit Dämonen arbeiten und dass diese Dämonen die Zukunft wissen. Was soll das? Now they have more fear of the devil than they have understanding of the goodness of God. Nun haben sie mehr Angst vor dem Teufel, als sie ein Bewusstsein über die Güte Gottes haben. What happens? Was passiert? You go to the fortune teller. Du gehst zu einem Wahrsager. And the fortune teller will put beliefs in your heart about what will happen. Und der Wahrsager wird Glauben in dein Herz legen, was geschehen wird. You walk out of the fortune teller's office believing that what they said is actually going to happen. Du verlässt den Wahrsager im Glauben, dass was er sagte tatsächlich geschehen wird. So you are simply creating your own future. Du kreierst ganz einfach deine eigene Zukunft. If you would walk out there and say, what the heck, I don't even care what you told me, nothing of that will happen. Wenn du hinausgehst und sagst, was soll's? Nichts davon kümmert mich. Was du gesagt hast, nichts davon wird geschehen. Nothing will happen. Nichts wird geschehen. And this is the dangerous vicious cycle of the heart. Und das ist der gefährliche Teufelskreis des Herzens. The devil lies to us about God. Der Teufel lügt uns über Gott an. We accept his lies as the truth and now believe God's gonna make bad things happen. Wir akzeptieren diese Lügen als die Wahrheit und nun denken wir, dass Gott schlechte Dinge geschehen lässt. God doesn't make bad things happen, but we experience bad things because of our heart belief. Gott lässt nichts Schlechtes geschehen. Doch wir erleben schlechte Dinge aufgrund unseres Herzensglaubens. The moment that happens, we say to ourselves, I really knew that. Oh my goodness, I'm right. In dem Moment, in dem es passiert, sagen wir uns, ich wusste es wirklich. Du meine Güte, ich habe recht. Now we actually reaffirm these lies as the truth in our own hearts. Nun bekräftigen wir tatsächlich diese Lügen als die Wahrheit in unserem eigenen Herzen. Because we reaffirm them, it's gonna keep repeating itself. Weil wenn wir sie bekräftigen, werden sie sich wiederholen. Oh my God, see, I knew it again. Oh mein Gott, schau, wieder wusste ich es. So we have created our own vicious cycle and the worst thing is we blame it on God. So haben wir unseren eigenen Teufelskreis gemacht und das Schlimmste Schlimmste ist, dass wir Gott dafür die Schuld geben. This is such a sad thing that has to be broken. Das ist so eine traurige Sache, die zerschlagen werden muss. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. From the very beginning. Vom Anfang an. God never wanted man to relate to him based on anything that man could do. Wollte Gott nie, dass Menschen mit ihm eine Beziehung haben, die darauf basiert, was Menschen tun können. Simply created everything perfectly. Gott schuf einfach alles perfekt. Made man very, very good and said, come on, enjoy. Machte die Menschen sehr, sehr gut und sagte, los, genieße. You know, many times I said, does anybody know what is the first commandment? Sehr oft sage ich, weiß jemand, was das erste Gebot ist? People usually say, yes, you should love the Lord your God, have no other gods before you. Die Menschen sagen normalerweise, ja, du sollst deinen Gott lieben und keine anderen Götter neben ihm haben. And I always tell them, no. Und ich sage immer, nein. The first commandment is written in Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, verse 16. Erste Gebot steht im 1. Mose 2,16. The first commandment is not a commandment not to do something. It's a commandment to do something. Das erste Gebot ist nicht ein Gebot, etwas nicht zu tun. Es ist ein Gebot, etwas zu tun. I love the first commandment. Ich liebe das erste Gebot. You see, people make the first commandment, God said, you're not allowed to eat from the tree. Menschen machen das erste Gebot. Gott sagte, du darfst nicht vom Baum essen. Isn't that funny how religion twists everything? Ist das nicht interessant, wie Religion alles verdreht? Genesis 2:16, it says this. 1. Mose 2:16 sagt dies. And God commanded man. Here is the first commandment. Und der Herr Gott gebot. Hier ist der erste Befehl. What was God's commandment? Was war Gottes Gebot? Freely eat from every tree in the garden. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. God's first commandment to man was not to do something, but it was to do something. Gottes erstes Gebot für die Menschen war nicht etwas nicht zu tun, aber etwas zu tun. To enjoy God's goodness and live in a deep trust relationship. Gottes Güte genießen und mit ihm in einer tiefen Vertrauensbeziehung leben. If you don't enjoy God's goodness, you are actually disobeying God's first commandment. Wenn du die Güte Gottes nicht genießt, dann befolgst du das erste Gebot nicht. That's quite a thought. Das ist ein bemerkenswerter Gedanke. See you tomorrow. Sehe dich morgen.